Das ist auch die letzte Frage. Ist es Glaubenssatz, dass Maria immer Jungfrau war? Ja, es ist Glaubenssatz, dass Maria, die Allerseligste, immer Jungfrau war. Und sie heißt die Jungfrau im wahrsten Sinn des Wortes. Wie in der lauretanischen Litanei ist der Sinn dieser Anrufung, Jungfrau der Jungfrau. Sancta Virgo Virginum, die Jungfrau über allen Jungfrauen, sind ganz besonderer Weise, ausgezeichneter Weise, einzigartiger Weise immer Jungfrau ist, Jungfrau und Mutter zugleich, selben Kirchenliedern auch heißt.